Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. Die Musikindustrie empfiehlt Prügelstrafe für Filesharing. Einem Bericht der AFP zufolge hat der Vertreter der Musikindustrie in der mündlichen Verhandlung zur Haftbarkeit von Eltern gegenüber ihren Kindern bei Urheberrechtsverstößen in Tauschbörsen die schlechte Erziehungsmoral beklagt und dabei die Ohrfeige als Erziehungsmittel gelobt. Dazu erklärt Bernd Schlömer, Bundesvorsitzender der Piratenpartei Deutschland: Wenn der Vertreter der Musikindustrie die körperliche Züchtigung als Maßnahme gegen Urheberrechtsverstöße bei Kindern empfiehlt, macht sich die Musikindustrie der Anstiftung zu Straftaten schuldig und präsentiert ein Erziehungsbild des letzten Jahrhunderts. Anstatt die eigenen Geschäftsmodelle an den digitalen Wandel anzupassen, werden Restriktionen verlangt, die an den pädagogisch höchst bedenklichen Struwwelpeter erinnern. Die Rezeption von Kultur und Kunst in Verbindung mit physischer Gewalt zu bringen, zeigt, wie sehr die Content-Industrie das Augenmaß verloren hat. In dem richtungsweisenden Verfahren vor dem Bundesgerichtshof wurde die Haftbarkeit von Eltern eingeschränkt. Pressemitteilung für das Krähennest gelesen von Bista 100. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.